WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche, mit einer neuen Talkwoche. Und wie immer am Montag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal. Über was? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Hans und der ist 60. Guten Morgen, Hans. Ja, grüß dich, Domian. Guten Morgen. Hallo, Hans. Geht's bei dir? Ja, eigentlich gehört's ja zum Mittwochsthema verhängnisvoller Sex gehören. Da bin ich aber nicht durchgekommen. Ja. Und jetzt will ich's gerne erzählen. Wir sind ganz gespannt. Ja. Ja, also nur kurz eine Vorgeschichte. So wie es abgelaufen ist. Ich bin am Montag in die Arbeit gekommen und habe Probleme mit meinem linken Auge gehabt und habe gesagt zu meiner Kollegin, sie soll mal kurz in meine Augen schauen und sie hat gesagt, na, da ist nichts. Und damit war das abgeschlossen. Mhm. Am Abend bin ich dann um Mitternacht ins Bett gegangen. Mhm. Da war überhaupt nichts. Und 2 Stunden später, um 2 Uhr in der Früh, wache ich auf. Das Auge hat so gestochen, so wehgetan. Ich bin zum Spiegel. Furchtbar ausgeschaut, angeschwollen, Eiter ist herausgelaufen. Mhm. Ich bin natürlich sofort ins Krankenhaus, Notaufnahme. Mhm. In der Nacht noch? Mitten in der Nacht. Mhm. Und zwar war das Krankenhaus gleich um die Ecke. Ja. Und der Arzt hat das angeschaut und sagt, ja, es ist derzeit eine Epidemie für Augenentzündungen, aber er kann jetzt nichts machen. Er hat mir nur Salbe und Tropfen gegeben und ich bin nach Hause, habe das aufgetragen, niedergelegt. Das hat so ich habe gar nicht schlafen können. Mhm. Am nächsten Tag bin ich dann wieder hin. Haben die gesagt, na, es ist, ja, sie können nichts feststellen, ich muss halt weiterhin die Salbe nehmen. Ja. Am Abend rufe ich dann einen Freund an und erzähle ihm diese Geschichte. Mhm. Und er sagt zu mir, hast du vielleicht Sex gehabt vor 2 Tagen oder was? Weiß, und hat er da wer ins Auge gespritzt, also den Samen oder irgendwas? Ach. Und jetzt habe ich erst erinnert, dass ich ja 2 Tage vorher, bin ich im Zug gesessen, und da hat ein junger Mann so schräg von mir, das war vor 25 Jahren übrigens. Ach so, ich dachte, okay. Ja. Und da hat ein junger Mann eben so an seinen Hosenschlitz herumgetan und es war klar, was er will, aber ich habe das ignoriert und draußen hat er mich dann angesprochen, ob ich Lust hätte mitzugehen. Er hat eine tolle Freundin, die holt ihn ab vom Bahnhof und die könnt zu dritt, wäre das eine tolle Geschichte. Das ist eine tolle Zugbekanntschaft. Na super, ne? Ja, allerdings, das passiert nicht jeden Tag. Dass einem nein, sowas... das war wirklich toll und das war, der war 19 Jahre, der war jünger als ich, ne? Der war 15 Jahre jünger als ich. Ja. Na, und, wir sind dann nach Hause in die Wohnung, die Freundin war auch toll. Ja. Natürlich, ich bin ja einer, der Sex ja ganz gern hat. Ja. Und wir haben natürlich eine tolle 2 Stunden verbracht im Bett. Ja. Also das ist ein Highlight gewesen. Also einen richtig schönen Dreier. Richtigen schönen wie Dreier. Wie er im gemacht. Buche steht. Wie, ja, also das kann im Himmel nicht schöner geschrieben werden. So, und da, und bei diesem Sex ist dir Samen von dem jungen Mann in deine Augen gespritzt. Und da habe ich mich erinnert, dass mir da eben diese lebensspendende Flüssigkeit ins Auge gekommen ist und habe dann gesagt, ja, um Gottes Willen. Und er gesagt, mein Freund sagte, na, das ist ein Augentripper, weil überall, wo diese Enokokokken hinkommen, entsteht ein Tripper, wenn der ihn gehabt hat. Nicht? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Also dein Freund sagte, dass das davon herrühren kann, dass ein Augentripper quasi entstanden ist. Genau, der hat mir erst auf den Zusammenhang gebrochen. Hast du dieses dann deinen Augenärzten gesagt, diese Vermutung? Das war ja auch ein bisschen komisch, weil man ist da hingegangen wieder und hat das gesagt. Also wie wenn die erfahren hätten, dass die Erde rund ist. Ja? Mhm. Also die haben reagiert. Das war eben vor 25 Jahren. Also das waren 2 Ärzte, eine Ärztin und er. Die haben geschaut, weißt, na fast, dass wir nicht rot geworden wären. Da bin ich doch falsch. Ich muss in die Serologie. Ja. Da bin ich dorthin. Und jetzt muss ich eh schneller erzählen, weil das ist doch länger. Und die Ärztin dort wieder hat... habe ihm gesagt, wie das passiert ist. sie hat gesagt, ja, da muss man einen Abstrich machen und das dauert halt. Mhm. Na, ich bin dann nach Hause. Nach 2 Tagen haben wir die erst angerufen und haben gesagt, ich soll dringendst in die Klinik kommen. Mhm. Ja, in der Klinik haben sie gesagt, ja, das ist ein Augentripper, kommt ganz selten vor und hoffentlich ist das zweite Auge nicht auch noch angesteckt. Mhm. Und habe ich natürlich Penicillin bekommen und sie hat noch gesagt, eine Moralpredigt ein bisschen gehalten. Lassen Sie sich das nicht mehr in die Augen spritzen. Ja, nein, ich, für alle Zuhörer, die nicht wissen, wie das ist, und das ist so angenehm, ist ja das gar nicht. Normal passiert ja nichts, aber das ist so, wie wenn du mit einem Finger in ein Salz fährst und dir dann ins Auge. Ne? Aber du hast dir die Augen doch nicht ausgewaschen danach, oder? Nein, das war ja kein Problem. Also das hat ja, das vergeht ja dann bald. Okay, wieder, ja. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ich jetzt 2 Tage später gekommen wäre, wäre schon eine Trübung der Linse. Ach. Und es führt zur Erblindung. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also es ist nicht nur irgendwie zum Schmunzeln, sondern eine sehr ernste Angelegenheit. Nein, das war ganz ernst. Und sie hat dir gesagt, konnte aber mit Penicillin geholfen werden. Ja, und sie hat gesagt, und es wäre auch möglich, dass da AIDS übertragen wird. Nicht? Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Das, ja, und das der stimmt. Letzte Witz ist das, sie hat gesagt, das kommt so selten vor, ob ich einverstanden bin, dass ein Fotograf jetzt kommt, und das fotografiert, weil das kommt in ein medizinisches Lehrbuch für Ärzte. Also falls du einmal ein Buch aufschlappst und dein Auge siehst, dann weißt du, dass ich das. Bist du noch zu einer gewissen Berühmtheit gekommen? Dadurch. Ja, na gut, aber da gibt es schönere Wege, berühmt zu werden. Aber bist du denn bisexuell? Ja. Ja, ich frage mich deshalb, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie das passiert ist, dass du diese Samenflüssigkeit in dein Auge bekommen hast. Ja, ja. Bei einer klassischen heterosexuellen Aktion ist das eher... Na ja. Ja, ja, kann auch passieren, aber nicht so... Na ja, also da... Wenn so, da, ich schließe daraus, dass du bei den nächsten Dreiern, die du hattest, immer eine Taucherbrille aufhattest. Ja, na, also das habe ich nicht aufgehabt, aber gut, der hat jetzt das auch nicht gewusst. Ja, ja, das na klar. Das Problem war ja, ja. Nur... dass ich den nicht mehr gewusst habe, wo die gewohnt haben, weil das interessiert einen ja zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Und ich habe den gar nicht informieren können. Er wird schon draufgekommen sein, dass der den Tripper gehabt hat. Das wird er auch gemerkt haben. Das ist eine interessante Geschichte, Hans. Toll, dass du sie uns erzählst. Weil ja, aber das hat, glaube ich, letztes Mal noch gefehlt, Geschlechtskrankheiten. Absolut. Ne? Und das habe ich so ehrlich gesagt noch nie gehört, dass man sich einen Augentripper holen kann durch Samenflüssigkeit. Darf ich noch kurz zum Schluss? Ja. Ich habe da dann nachgelesen, wenn Babys also auf die Welt kommen und die Mutter, das kommt oft vor auch, dass die Tripper haben, das wird eh vorher untersucht, aber wenn sie haben, kriegen automatisch eine Salbe, die das gleich verhindert, weil die dann erblinden könnten. Das ist auch medizinische Applikation, dass man das macht. Okay, gut. Noch aber eine... mein Sexualverhalten hat sich geändert, das kannst du mir glauben. Ja. Lieber Hans, danke für deinen Anruf. Ja, natürlich. Und allzeit guten und gesunden Sex wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Baba. 0800 220 5050, wenn ihr gerne anrufen wollt. Das könnt ihr machen, kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte kurz mailen und eure Telefonnummer nicht vergessen. Hier ist Enno. Enno ist 53. Guten Morgen, Enno. Guten Morgen, Domian. Hallo, beziehungsweise Enno. Guten Morgen, Jürgen. Ja, wie du willst. Ja. Um was geht's? Es geht um das Thema Asylpolitik. Ja. Und es sind in der letzten Zeit bei dir 2 Anrufer gewesen, die sich vehement gegen die Asylpolitik der Bundesregierung gestellt haben. Mhm. Und so für mein Empfinden zwischen Rechtsextremismus und Dummheit oszillierten. Mhm. Ich habe den gleichen Standpunkt wie diese beiden Anrufer, möchte es aber gerne einmal aus meiner Sicht vortragen. Bitte. Ja, also im Grundgesetz heißt es, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Mhm. Das ist Artikel 16 Absatz 1 des Grundgesetzes. Danach gibt es weltweit zurzeit mehrere Milliarden Menschen mit einem grundgesetzlich verbrieften Recht auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland. Das würde alle Kapazitäten sprengen. Mhm. Wir können... Milliarden, glaube ich, vielleicht nicht, doch, aber... Ich denke schon. Ich denke schon. Ich möchte es mal ganz konkret sagen. Was will Frau Dr. Merkel machen, wenn auf einmal 100 Millionen Chinesen auf der Matte stehen? Ja. Oder 50 Millionen Russen, 30 Millionen Ukrainer? Wir könnten sie nur abweisen. Mhm. Was aber der Staat nicht garantieren kann, das ist kein Grundrecht, sondern eine Illusion, eine Utopie. Und in diesem Falle eine sehr, sehr teure. Und ich finde es skandalös, ich finde es völlig unverantwortlich, dass die Bundeskanzlerin Signale in die Welt sendet. Es gibt keine Obergrenze des Asyls. Kommt alle nach Deutschland. Wir haben eine Willkommenskultur. Sich die Menschen auf den Weg machen oder wie Schäuble es sagt, eine Lawine losgetreten wird und sich dann womöglich schon in absehbarer Zeit menschliche Katastrophen anbahnen werden. Ich glaube, sie hat es dann in dieser Art auch nicht wiederholt wie am Anfang, wohl ja, wissend, dass das eine heikle Geschichte ist. Ja, sie ist aber bei ihrer Linie geblieben. Natürlich. Ich meine, rein theoretisch muss sie das ja auch. Weil es gibt ja auch keine Obergrenze de facto. Richtig. Aber richtig, du hast völlig recht. Natürlich, wenn man jetzt den spekulativen Fall sich vorstellt, es kämen plötzlich 100 Millionen Menschen nach Deutschland, dann ging es natürlich nicht. Ja, darf ich? Die Frage ist natürlich. Insofern ist es gut, dass du das aufbringst, das Thema. Die Frage ist, was würde man denn machen, wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt es wirklich nicht mehr ginge? Hier sind viele Wenns und Würde drin. Ja. Die Frage ist, wie viel verkraftetes Land? Ja. Und was würde man machen, wenn das Land vielleicht in Chaos versinken würde? Ja. Nur davon ja. sind wir ja nun wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt. Das möchte ich so nicht unterstützen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in Frau Merkel weniger die Politikerin, weniger die kulturbeschlagene oder die Geschichtsbewusste spricht, als vielmehr die Physikerin, dass sie halt diese Welt als Versuchsaufbau begreift und da mal eben so einen Hahn öffnet und guckt, wie lange es dauert, bis die Unterlage gesättigt ist. Das wird früher oder später eintreten und deswegen müssen wir uns frühzeitig Gedanken machen. Meine These ist, wir können ein solches aus der Gründungszeit unseres Staates entstandenes Grundrecht auf Asyl, das ja weltweit einmalig ist, nicht aufrechterhalten, sondern wir werden es früher oder später durch eine Gewährleistung ersetzen müssen. Wir können Asyl gewähren in begründeten Fällen, aber wir können ein sogenanntes Grundrecht auf Asyl nicht aufrechterhalten. Und wenn ich da ganz kurz nur in einem Satz etwas zur Geschichte dieses Artikels sagen kann. Das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes, das hat der Parlamentarische Rat kurz nach dem Krieg unter dem gewaltigen Eindruck der Verbrechen des Nationalsozialismus formuliert. Juden, Zeugen Jehovas und andere Minderheiten wurden verfolgt, wurden vom Ausland nicht aufgenommen. Und da haben sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes gesagt, so kann es nicht gehen, sondern wir wünschen, dass Menschen, die so verfolgt werden, Asyl genießen. Das ist die Wurzel dieses Artikels. Das ist die Wurzel. Und wir leben halt jetzt... Weißt du, was ich glaube, Enno, übrigens, dass die Bundeskanzlerin und dass die Bundesregierung das durchaus auch so sieht. Daher ja auch die großen Bestrebungen, jetzt international zu wirken, dass nicht mehr so viele hierher kommen. Stichwort Gespräche mit der Türkei. Ja, ja. Man formuliert es nur nicht so aus, weil es dann im Kontrast zu dem steht, was da im Grundgesetz vorzufinden ist. Ja, und das finde ich besonders verlogen und bigott. Welcher Partei stehst du denn nahe? Du hast dich vorhin abgegrenzt von rechtsorientierten Parteien. Ich bin politisch in zwei Organisationen, nämlich einmal in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und zum anderen in einer erwerbslosen Organisation, die links ausgerichtet ist. Ach, das ist ja lustig. Also der CDU stehst du nahe? Die CDA ist der Arbeitnehmerflügel der CDU. Genau, ganz genau. Also ich bin nicht CDU-Mitglied, sondern ich bin CDA-Mitglied. Ja. Und das ist halt der Arbeitnehmerflügel, der linke Flügel, wie es heißt, der CDU. Und die Erwerbslosenorganisation, der ich angehöre, ist auch links. Ich glaube übrigens, dass diese Meinung, wie du sie gerade formuliert hast, sehr differenziert formuliert hast, wirklich weit hineingeht, auch in sozialdemokratische oder auch in linke Kreise oder in grüne Kreise. Ja, ja. Das ist jetzt, das kann man gar nicht mehr zwischen links und rechts so zuordnen. Ja, ja. Das ist eine Frage der Reflexion über dieses Thema, zu diesem Thema. Und wenn ich noch eines sagen darf zu dem, was du vorhin sagtest, die Kanzlerin bemühe sich doch jetzt Fluchtursachen zu bekämpfen und die Leute zu halten in der Region. Da kann ich nur sagen, in Israel haben wir seit 67 Jahren den Nahostkonflikt. Mhm. Wir können nicht darauf warten, dass die Konflikte dieser Welt alle bereinigt sind und von daher niemand mehr hier Asyl suchen wird. Mhm. Und ich finde es bigott und verlogen, um nicht zu sagen verkommen, wenn die Kanzlerin nach außen hin die Weltretterin spielt, vielleicht schon so ein bisschen im Hinblick auf eine spätere Verwendung als UNO-Generalsekretärin. Und die anderen, die bösen Diktatoren, wie man sie nennt, Erdogan und womöglich Putin und andere, die Drecksarbeit machen lässt. So kann es nicht sein. Ich höre Sorge und Zorn aus deinen Worten. Zorn, ja, und auch Sorge. Und meine unmittelbare Sorge betrifft auch die Flüchtlinge selbst. Ich habe schon vor Wochen, vor Monaten gesagt, angesichts der Bilder und der Informationen, die ich hatte, da rollt eine humanitäre Katastrophe auf uns zu. Mhm. Und ich habe es ganz drastisch ausgedrückt, um wirklich die Alarmglocken zum Schrillen zu bringen. Die Welt wird aus deutschen Lagern Bilder bekommen, wie sie in deutschen Lagern seit 1945 nicht mehr entstanden sind. Okay, das wollen wir nicht hoffen. Das ist jetzt sehr drastisch gemalt. Es sind so viele Menschen auf den Weg gegangen. Aber das es ist eine Masse von Menschen, die unterwegs sind. Die werden verhungern, die werden verdursten und die werden erfrieren. Nein. Auf der Strecke nach Deutschland. Also, auf der Strecke, nach Deutschland, nicht in Deutschland. So, Enno, jetzt bitte ich dich um deine Einschätzung. Mich treibt die große Sorge im Moment umher, dass es keine adäquate politische Kraft in Deutschland gibt, die diese Sorgen aufnimmt, so wie du sie gerade formuliert hast. Wohin strömen diese Menschen, die das so sehen wie du? Wohin strömen die politisch? Da sehe ich den Zwiespalt in mir selber. Ich habe auf der letzten Jahreshauptversammlung der CDA-Fraktur gesprochen. Da hat der Kreisverbandsvorsitzende und ein anderer einflussreicher Mann und der ehemalige CDA-Bundesvorsitzende, die haben sich vehement hinter die Bundeskanzlerin und deren Asylpolitik gestellt. Und da habe ich Fraktur gesprochen. Und ich denke, ich habe den Saal rumgerissen. Ich habe einige überzeugt. Das war daran zu sehen, dass man mir sehr freundlich begegnet ist. Auch in linken Kreisen. Ich habe einen Freund, der ist Kommunist, der ist wirklich ein orthodoxer Kommunist, der hält Marx hoch und Lenin hoch. Mhm. Und mit dem kann ich mich auch austauschen. Der sieht die Sachen genauso wie ich. Glaubst du, dass Frau Merkel stürzt über diese Frage? Wenn sie ihren Kurs nicht verändert, dann wird sie nach meiner Überzeugung vor der nächsten Bundestagswahl von ihren eigenen Leuten entfernt werden. Wer wäre für dich ein adäquater Nachfolger? Ich schätze Herrn Wolfgang Schäuble sehr. Wenn er das gesundheitlich noch kann. Ich traue ihm das zu. Ich danke dir für deinen Anruf, Enno, und für deine differenzierte Meinung. Ja, ich danke auch, Jürgen. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Und hier ist der Darko. Darko ist 44. Guten Morgen, Darko. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Darko. Was geht's denn bei dir? Ja, ich habe ein ähnliches Thema. Ich wollte mal davon berichten, wie es bei uns so läuft. Wir haben vor ungefähr 2 Monaten ein Flüchtlingsmädchen bei uns zu Hause aufgenommen. Ach, in die Familie? In die Familie, genau. Also pass auf, ich hole mal kurz ein ganz klein bisschen aus. Nee, und ausholen ist immer schlecht. Pass auf, ich wollte, wie es nur dazu zustande kam. Und zwar der Kontakt vom Jugendamt. Wir haben Pflegekinder. Wir haben 3 Pflegekinder. Mhm. Die sind noch klein, die sind 8, 5 und 3 Jahre alt. Die leben bei uns ganz normal als Familie, sind voll integriert, auch in Verwandtschaft und so. Mhm. Und so haben wir halt regelmäßig Kontakt auch mit dem Jugendamt. Ne? Mhm. Und wir hatten vor ein paar Jahren schon mal so einen älteren Jungen aufgenommen, so einen 17-jährigen Jungen, für einen begrenzten Zeitraum, das hatte dann nicht so gut geklappt und so. Und jetzt kam halt vor 2, 3 Monaten eine neue Anfrage, können Sie sich vorstellen, irgendwie für 4 Wochen so ein Flüchtlingskind aufzunehmen. Achso, die Anfrage wurde an euch herangetragen. Wurde von uns herangetragen, von Seiten des Jugendamtes. Vom Jugendamt, genau. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, also, ja, wie alt sind die Kinder denn? So haben wir gefragt, die so ankommen. Weil so einen älteren Jungen, oder das sind ja meistens Jungen, älteren Jungen können wir uns nicht nochmal vorstellen. Dann haben die gesagt, ja, die können auch schon so 10 bis 12 sein. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, haben wir mit den größeren Jungs bei uns zu Hause gesprochen, haben gesagt, könnt ihr euch das vorstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, für 4 Wochen machen wir das, ne? Ja. Ja, und dann haben wir erstmal nichts gehört und dann plötzlich kam ein Anruf, ganz ad hoc, ja, da wäre jetzt auch jetzt kein Junge, es wäre ein Mädchen, 16 Jahre altes Mädchen. Mhm. Die wäre mit ihrem Bruder hier nach Deutschland gekommen, der Bruder ist schon 30. Aber er ist ja trotzdem nicht erziehungsberechtigt und sie könnte nicht in der Notunterkunft bleiben, ob wir uns vorstellen können, das Mädchen aufzunehmen für einen Monat. Sie würde deutlich jünger wirken als 16. Woher kommt das Mädchen? Aus Syrien. Aus Syrien. Ne? Und habt ihr gesagt, ja, können wir uns vorstellen? Können wir uns vorstellen. dann genau, wir haben nochmal gefragt, die Jungs, ob jemand bereit wäre, sein Kinderzimmer abzugeben. Wir haben zwar ein eigenes Haus auch, aber trotzdem musste jemand, also einer von den Kindern, sein Kinderzimmer abgeben. Haben die auch dann, haben die sich fast gestritten, wer sein Zimmer denn abgeben darf und so, fand ich noch ganz toll. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, dann sollen die doch mal vorbeikommen. Dann kamen die halt, also einer vom Jugendamt und noch so ein Übersetzer und Wie habt ihr kommuniziert über den Übersetzer? Ja, ich hatte vorher noch im Kindergarten von meinem Sohn, da ist eine Frau, die spricht auch Arabisch, die habe ich noch eingeladen, ob sie nicht kommen kann. Das war ganz gut, weil mit der Frau klappt das besser als mit diesem Übersetzer, den das Jugendamt... Das Mädel kann kein Englisch. Ja, minimal. Wir wussten ja vorher auch nicht, ob die sprechen kann, so, ob und die Englisch sprechen kann. Und dann habt ihr euch entschieden, ja, okay, wir nehmen sie auf. Genau. Ne? Und jetzt für wie lange? Erstmal hieß es ja für 4 Wochen. Haben wir gesagt, okay, für 4 Wochen. Aber was ist das für eine komische Regelung für 4 Wochen? Ja, weil das Jugendamt, das ist ja hier in unserem Stadt, ist ja Erstunterkunft. Die wissen ja auch nicht, wie die übergeordneten Stellen die Flüchtlinge weiter verteilen. Hätte ja sein können, dass sie dann woanders verteilt hin, noch woanders hin, in andere Städte verteilt werden, ne? Ja gut, aber komischerweise, wenn man sich 4 Wochen schon aneinander gewöhnt hat und dann wieder rausgerissen würde, ist das ja schlimm. Ja. Aber so hieß es am Anfang. Aber jetzt sind es ja schon 2 Monate und wie es jetzt aussieht, wird es auch schon für länger sein. Also die haben uns natürlich gefragt. Ne? Mhm. Also ich sag mal kurz, wie es weitergegangen ist. Also im ersten Monat war natürlich relativ viel, was man so erledigen musste, zu verschiedenen Ämtern gehen. Wir waren am Gericht, dann Gesundheitsamt beim Arzt und so. Und also am Gericht, da geht es halt um die Vormundschaft und so, musste eingerichtet werden. Dann zum Rathaus, sich hier anmelden und sowas. Also viel Schreibkram. Bitte? Viel Schreibkram. Ja, und dann waren wir noch bei einer Schulberatung, weil sie wollte ja gerne zur Schule, aber eigentlich nach deutschem Schulrecht ist sie ja schon von der Schulpflicht, hat sie ja schon um die 10 Jahre in Syrien. Dann haben wir so alltägliche Dinge mit ihr geübt, wie alleine zum Beispiel mit öffentlichen Nahverkehr fahren oder einkaufen, das kannte sie ja alles gar nicht. Wie übt man das, wenn man die Sprache nicht kann? Ja, also Englisch, sie spricht schon so ein bisschen Englisch, ne? Man auf dem Smartphone natürlich so eine Übersetzungs-App haben wir dann runtergeladen auf Arabisch und so, ne? Da kann man so einzelne Wörter kann man sich übersetzen lassen. Bei ganzen Sätzen wird das manchmal nicht richtig übersetzt, dann ist auch schwierig, aber. Lernt sie jetzt schon Deutsch? Ja, sie ist jetzt seit diesem Monat, also seit November ist sie in der Schule. Sie hatte im ersten Monat sie so an privaten Kursen teilgenommen, die ja überall angeboten werden von Kirchen und so, ne? Da war sie so zweimal die Woche in einem Sprachkurs und die haben selber mit ihr auch abends immer geübt. Wie waren denn jetzt diese 2 Monate mit dem fremden Gast? Ja, super. Also die ist total, also als ich jetzt letztens mit ihr am Gericht nochmal war, wegen Vormundschaft, hat der Richter sich auch gefragt, ob sie denn bei uns bleiben möchte und wie es ihr gefällt und so. Und da hat sie gesagt, ihr gefällt super bei uns. Die Kinder wären schon fast wie ihre eigenen Geschwister geworden. Mhm. Also sie passt hier so, also wunderbar. Wie lange könnte sie denn maximal bei euch bleiben? Also wir haben gesagt, wir würden sie jetzt also so lange hier behalten, bis sie volljährig ist oder auch länger darüber hinaus. Ne? Wie viel Geld bekommt ihr für dieses Mädchen pro Monat? Also 1.400 Euro im Monat. Ne? Boah, das ist eine fette Summe. Ja, das ist aber von Kommune unterschiedlich, haben die uns gesagt. Also der normale Erziehungssatz ist deutlich geringer. Also wir haben hier für die anderen Pflegekinder kriegen wir auch Pflegegeld. Das ist mehr als die Hälfte weniger. Ne? Mhm. Die haben halt gesagt, weil zum Jugendamt, weil halt mit den Flüchtlingen unheimlich viel auch noch zusätzlich an Sachen zu erledigen sind und solche Sachen. Also das setzt sich immer zusammen, das Pflegegeld, das ist immer ein Erziehungsbeitrag und ein Beitrag für Sachleistung, was man halt für die kauft. Ne? Okay, nochmal, um eine Vorstellung von der Familie zu machen. Wie viele Pflegekinder und wie viele eigene Kinder habt ihr? Wir haben gar keine eigenen Kinder. Wenn wir keine eigenen Kinder kriegen konnten, dann, wir haben 3 Pflegekinder, ne? Zwei Jungs, also einer ist 8, der andere ist 5 und das Mädchen ist 3. Und Pflegekinder heißt, dass die Kinder dann auch langfristig bei euch sein können? Genau. Ja. Mhm. Also wir würden natürlich auch gerne adoptieren, aber Adoptionen finden kaum noch statt in Deutschland. Also das meiste sind Pflegekinder. Ja. Auf Adoption muss man ganz lange warten. Und bestehen ja nach wie vor diese sprachlichen Probleme. Aber dennoch habt ihr schon mal etwas herausfragen können, was das Mädchen erlebt hat in seiner Heimat? Ja, also ich meine, der Krieg, wir wissen ja, wie lange der da schon ist und ihr Vater ist jetzt, kurz bevor die da geflohen sind, ums Leben gekommen beim Bombenangriff auf das Haus von denen. Und die Mutter? Der hat auch Fotos gezeigt, natürlich von ihrem Handy, ne, wie das Haus da aussah und so. Ne? Und die Mutter? Die Mutter ist noch da geblieben, weil sie hat insgesamt drei Geschwister. Mhm. Die eine Schwester ist noch da in Syrien und studiert. Sie möchte gerne ein Studium abschließen, da ist mit der Mutter da geblieben. Der andere Bruder ist, wie gesagt, hier mit ihr in Deutschland. Mhm. Und noch ein weiterer Bruder ist nach Russland, in Russland untergekommen, der ist Arzt. Ne? Nun prallen da ja zwei Kulturen aufeinander. Eure Kultur, unsere Kultur hier und das Mädel aus Syrien, ganz andere Religion, andere Kultur, andere Gesellschaft. Kommt es nicht doch irgendwo zu Spannungen oder Konflikten? Also wir hatten am Anfang, vor dem ersten Treffen, haben wir schon so Bedenken gehabt, weil ich muss dazu sagen, wir sind auch Christen, bekennende Christen, und da hatte ich schon Bedenken, aber das hat sich ganz gut, ich habe das beim ersten Treffen schon direkt gesagt, wie das für sie wäre, wenn wir zum Beispiel auch beten am Tisch oder so, ne? Und aber das war für sie kein Problem, ne? Ist sie denn selbst in ihrem Glauben auch streng gläubig? Also bis darauf, dass sie kein Schweinefleisch isst, eigentlich nicht. Also sie hat, sie trägt kein Kopftuch. Sie hat einmal hier bei uns mal für einen Tag zu Hause ein Kopftuch aufgesetzt, aber dann eigentlich gar nicht. Ich habe sie jetzt auch noch nicht, ich habe den Bruder, als der Bruder hier bei uns in der Stadt noch war, mal gefragt, ob er mal dieses Bedürfnis hätte, irgendwo zu einer Moschee zu gehen, dass ich ihn mal da irgendwo hinbringe, aber wollte er gar nicht. Also ich denke eher... Bekommst du denn auch oder bekommt ihr ab und zu schon eine Emotionalität zu spüren von ihr? Denn ich kann mir ja vorstellen, erstmal hat sie Schlimmes erlebt, sie hat ihren Vater verloren, wer weiß, was sie alles gesehen hat in den Kriegsgebieten, und sie ist in der Fremde, weit weg von der Heimat. Da ist man ja vielleicht doch traurig oder hat Heimweh oder dergleichen. Erlebst du sowas bei ihr? Beobachtest du das? Ja, also schon manchmal ist sie schon abends traurig. Meine Frau nimmt sie dann in den Arm und so, dann fließen auch schon mal Tränen und so. Mhm. Also bei mir ist weniger, als Mann will ich da nicht so mich so nah, ne, an sie ran. Ich weiß nicht, wie das halt mit ihrer Kultur so ist. Mhm. Aber ja, das ist natürlich schon manchmal traurig. Sie hat aber auch Kontakt mit ihrer Mutter über WhatsApp zum Beispiel. Oder jetzt habe ich ja letztens die Nummer von der Mutter hier im Telefon eingespeichert. Ich habe gesagt, sie kann ruhig mal anrufen. Ist ja besser am Telefon. So, also die Leitung ist manchmal schlecht, da kommt man nicht durch, ist ja klar. Ja. Ne? Aber von Zeit zu Zeit spricht sie schon mit der Mutter auch. Ja. Ne? Nun ist das ja sehr viel Geld, also ich finde sehr viel Geld, was ihr bekommt für sie pro Monat. Ja. Gibst du da etwas an sie weiter? Oder legst du ein Sparbuch an oder ein Sparkonto an oder irgendwas, dass sie davon auch profitiert? Ja, also offiziell ist das schwierig. Das ist ja, es gibt so Vorbehalte, also ich weiß nicht, wie man es nennt. Sie darf gar nicht so viel Geld besitzen. Dann würde das ihr Jugendamt oder so das wieder wegnehmen oder so. Ne? Man kann natürlich hier privat für sie sparen und später, wenn sie auszieht, ihr das dann so mitgeben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel für meine andere Pflegekinder habe ich zum Beispiel auch Sparverträge angelegt, aber alles auf meinen Namen. Mhm. Das ist halt so, ne? Wenn es halt Seelkinder sind, auch wenn die später, sag ich mal, einen Nebenjob hätten und die Zeitung austragen oder so, ne, das ist alles schwierig. Dann nimmt das Jugendamt das Geld weg, die dürfen kein eigenes Geld besitzen, ne? Also wir zahlen ihr natürlich so Taschengeld, was man halt im so als 16-Jährige kriegt oder so, ne? Sonst, also wir haben gerade heute drüber gesprochen, wie das so wäre, sie ist ja schon 16, wie gesagt, dass man irgendwie mal so ein Konto für sie einrichtet, dass sie ein eigenes Konto hat, dass sie das auch lernt, wie das so geht, am Geldautomat und sowas alles, ne? Was hat dich am meisten vielleicht verwundert oder erstaunt an ihr und ihrem Verhalten? Am meisten verwundert? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also sie ist wirklich, also Probleme wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass es irgendwie Probleme bei uns gab, aber uns gab jetzt also, nee. Das ist eigentlich nur... Gut, dass du so sagen kannst. Es hätte ja auch irgendwas Lustiges sein können oder etwas zum Schmunzeln sein können, was ihr vielleicht hier besonders auffällt oder besonders vorkommt oder so. Ja, das, was jetzt ein bisschen komisch ist, ist mit der Wäsche. Ne? Also ich habe ihr vorher erklärt, wir haben das erklärt, wie das halt so geht, dass wir halt unsere getragene Wäsche in so einen Wäschesack hier tun, dass der dann gewaschen wird. Da kommt relativ wenig von ihr so rein. Mhm. Auch an Unterwäsche will jetzt nicht zu viel ausplaudern, aber... ja, frage ich mich auch, ne? Nach einer Woche dann nur zwei Unterhosen sind, ne? Aber noch, da sind wir jetzt nicht, das ist ja ein schwieriges Thema. Wie will man das ansprechen? Da müssen wir vielleicht mit der Übersetzung mal fragen und so, ne? Okay, das muss dann deine Partnerin muss das mit ihr besprechen, wie man das hier handhabt. Vielleicht haben sie das zu Hause früher anders gemacht bei ihr in Syrien. Ich meine, wir mussten natürlich am Anfang, als sie gekommen ist, relativ viel kaufen. Die hat ja so ein kleines Köfferchen nur gehabt, ne? Wo kaum was drin war. Wir haben halt ganz viele Sachen für sie eingekauft, Anziehsachen. Und auch so ein Schulrucksack und was man halt so braucht, warme Sachen, und wird es ja gar nicht so kalt wie hier. also bei warme Jacken und Schuhe und sowas alles. Ne? Ja. Also bei all den kritischen Sachen, die wir hören oder den Sorgen auch, die die Leute ausdrücken, ist das eine tolle Geschichte. Da, so passiert Integration. Aber Integration ist eben mühsam. Und man muss also mit dem Bruder läuft ganz anders. Ne? Der ist ja, wie gesagt, der wurde von einer Stadt zur anderen schon hin und her hin und her gebracht. Ne? Obwohl wir extra so einen Antrag gestellt haben mit Arzt, auch und so Arzt, Psychologen und so, dass der in der Nähe verbleiben soll, dass die bei ihm Kontakt haben können und so. Ne? Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Da läuft es nicht so toll. Ne? Okay. Darko, dann danke ich dir für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast und wünsche euch allen viel Glück, dass das funktioniert und vor allen Dingen für das Mädchen, dass es sich wirklich hier einlebt und mit dem Heimweh sich arrangieren kann und oft mit der Mutter telefonieren kann in Syrien. Alles Gute. Ja, hör mal, du mir eine Frage, kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne. Du rufst, du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an, wegen der Antwort. Alles klar. Okay, tschüss. Jo, tschüss. Wir haben 1.30 Uhr und unser Thema übermorgen, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt diese Woche Tatort Familie. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, bei denen die Familie zum Tatort wurde. Zum Beispiel durch Missbrauch, durch Gewalt, Erbstreitigkeiten, Mord oder Totschlag. Wenn ihr gerne mit mir über solche Familienvorkommnisse in eurer Familie sprechen wollt, über gravierende und letztendlich ja sehr schlimme Vorkommnisse, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Thema Tatort Familie diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heute freie Themennacht und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Miriam, die ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Miriam. Ja, ich rufe eigentlich zu dem Thema vom Morgen schon an. Und zwar habe ich vor 10 Jahren einen Mann kennengelernt und habe mit ihm eine Beziehung angefangen, habe 2 Kinder von ihm bekommen. Die Beziehung lief aber nicht gut und ich habe mich dann nach 4 Jahren bin ich ausgezogen mit den Kindern. Nach 4 Jahren? Nach 4 Jahren. Mhm, ja. Und es gab dann immer mal wieder Streitigkeiten und er hat dann durch Drohungen versucht, mich dazu hinzubekommen, dass ich tue, was er möchte. Mhm. Als er das nicht erreichen konnte, hat er dann eine Anzeige beim Jugendamt gemacht wegen Vernachlässigung der Kinder. Sie haben das dann nachkontrolliert, das war alles in Ordnung, er kam damit auch nicht weiter. Kümmerte er sich denn auch um die Kinder während dieser Zeit schon? Ja, also kümmern sieht für ihn so aus, er möchte sie haben und sehen, wenn er das möchte. Mhm. Mhm. Er möchte aber nicht an irgendwelchen Verpflichtungen gebunden sein, weil es schulische Sachen oder auch finanzielle Sachen und einfach das tun, was er für richtig hält. Okay, erzähl mal weiter, wie es dann weiterging. Ja, dann kam er damit auch nicht weiter und dann kam es zu einer erneuten Situation in der Öffentlichkeit, wo er dann auf mich eingeschlagen hat vor den Kindern. Die Kinder waren da in der Situation wie alt? Die waren damals 7, 6 und 5. Und sie sind dann an die Tische gerannt und haben Leute um Hilfe gebeten. Ihre Mama würde geschlagen werden, aber keiner hat sich bereit erklärt zu helfen oder die Polizei zu rufen. Du sagst, an die Tische sind die gerannt. Das heißt, das war ein öffentliches Lokal, ein Biercafé, genau. Und wir standen davor. Okay. Wir konnten uns irgendwann losreißen, haben uns dann versteckt, dann habe ich Anzeige erstattet. Mhm. Ein Jahr später wurde diese Anzeige verhandelt, so lange hat es gedauert. Er hat dann eine Geldbuße zahlen müssen. Ich konnte nur durch einen großen Zufall beweisen, dass er das getan hat, weil er alles abgeschritten hat. Wie hoch war die Geldbuße? 450 Euro. Mhm. So, die Richterin damals sagte, man sollte dies als Neuanfang sehen und es nochmal versuchen, dass man eine Ebene findet. Mhm. Ich habe das sehr ernst genommen und habe dann Tagesausflüge mit ihnen gemacht, so einmal im Monat. Und das hat auch eine Weile geklappt, bis es dann wieder dazu kam, dass er anfing zu drohen, weil ich nicht tat, was er wollte. Mhm. Und er dann auch wieder zuschlug. mein Sohn, der das Ganze ja schon kannte, durch die Drohung, und er hat mir in der Zeit Messer an den Hals gesetzt, alles Mögliche. Immer waren die Kinder dabei. Unfassbar. Und er, mein Sohn hat dann versucht, mich zu schützen, ist vor mich gesprungen. Mhm. Er hat dann unseren Sohn gegen die Wand geschlagen, um dann weiter auf mich einzuschlagen. Mhm. Nachdem meine Tochter dann um die Ecke kam und ich geschrien habe, sie soll zu den Nachbarn rennen, ging er dann weg. Wir haben ihn dann direkt angezeigt. Es ging diesmal sehr schnell mit den Verhandlungen. Also so ungefähr 6 Wochen später gingen die Verhandlungen schon los. Wie war das Urteil dieses Mal? Ja, das Ganze geht jetzt seit einem Dreivierteljahr. Ach, das läuft. Das läuft. Mhm. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Hauptverhandlung. Das Endresultat aus der Hauptverhandlung war, dass er weiterhin ein Besuchsrecht kriegt, mit einer Umgangspflegerin wohl. Mhm. Und ich soll mich mit ihm und einer Mentorin an den Tisch setzen und unsere Elternkonflikte bearbeiten. Aber du hast gar keine Lust mehr, dich mit ihm an den Tisch zu setzen. Nein, ich habe das verweigert. Weil du gar keinen Sinn mehr daran siehst. Nein, weil ich auch immer wieder bedroht werde, trotz dieser ständigen Gerichtstermine, werde ich immer wieder bedroht. Kannst du das beweisen? Ja, zum Teil. Also ich das ist ja immer auf dem. Das ist ja ein Fall von Stalking dann, von Nachstellung. Das Ganze ist fürchterlich. Mhm. Und ist alles fürchterlich. Und das ist der Vater deiner Kinder. Ja. Das wollte ich dich gerade schon fragen. In all diesen ganzen Jahren und mit dem Theater, zahlt er denn für die Kinder? Nee, natürlich nicht. Nichts? Nein. Kannst du das denn nicht einfordern? Ich kriege Unterhaltsvorschussgeld, aber das ist ja auch nur ein gewisser Anteil von dem, was er eigentlich zahlen müsste. Mhm. Ich habe auch bei der Unterhaltsvorschusskasse schon vor einem Jahr gesagt, der liegt nicht beim Mindestsatz, den er verdient. Der hat eine Teilhaberschaft in einem Restaurant. Also Trickserei und um. Ja, natürlich. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und den Kindern mittlerweile? Also unser Sohn ist ein bisschen weiter als unsere Tochter und der will überhaupt nicht mehr hin. Er will nicht mal mehr seinen Namen tragen. Mhm. Und unsere Tochter musste immer um seine Aufmerksamkeit buhlen. Die ist das gewohnt, um ihn zu kämpfen. Und sie sagt zwar wahrscheinlich aus Loyalität zu mir, sie will nicht hin, aber sie hat schon eine große Sehnsucht zu ihm. Die Tochter ist heute wie alt? 9. 9. Und der Junge? 8. Ach, der Junge ist jünger. Ah, okay. Ja. Ja. Habe ich jetzt gerade falsch gesprochen. Ja, unsere Tochter hat aber einen Gendefekt. Und dadurch ist sie in vielen Zeit verzögert. Jetzt stehst du in einer ganz, ganz bedrückenden Situation, finde ich. Du musst dich mit diesem Mann beschäftigen, deine Kinder wegen. Du kannst dich ja nicht elementar von ihm trennen. Ich kann mich gar nicht mehr rühren. Du kannst dich nicht mehr rühren? Ich kriege nur Auflagen. Ich könnte nicht mal in eine andere Stadt ziehen. Zwar in der Nähe, so 20, 30 Kilometer, das könnte ich machen, aber was wird mir das bringen? Weiter weg darf ich nicht, da kann er mich zurückpfeifen, weil ich immer noch nicht das Sorgerecht habe. Ja. Und es immer noch in Frage gestellt wird, ob ich das alleinige Sorgerecht kriege. Hast du denn den Eindruck, dass deine Situation vor Gericht ernst genommen wird, in der du lebst? Ich weiß es nicht. Also, und meine Anwältin sagte nach der letzten Verhandlung, weil sie auch gesehen hat, wie verzweifelt ich bin, sagte sie, also das Gericht sieht ganz klar, was bei ihm ist. Und sie sehen die Bedrohungen, die da sind. Mhm. Es war in der Verhandlung auch so, dass der Anwalt ihn wirklich angeschrien hat in der Verhandlung, er soll endlich aufhören. Also sein Anwalt? Sein Anwalt. Sein Anwalt. Er soll endlich aufhören mit was? Ja, mit seinem Geschwätz da kommen dann Drohungen und Abstreitungen und dann fühlt er sich wieder missverstanden und das alles ist ja für ihn gar nicht passiert und er kann das auch alles gar nicht verstehen und trotzdem kriegt dieser Mann Recht, der kriegt ein Recht zugesprochen. Für mich hat er kein Recht mehr. wenn du das Sorgerecht bekommen würdest für die Kinder. Und so wie du das schilderst, wäre das ja das einzig richtig und wahre. Hättest du große Angst, dass er dir was antut danach aus Wut und Zorn und Hass auf dich? Also inzwischen ist mir klar, dass ich niemals vor diesem Mann Ruhe haben werde, dass ich immer Gefahr laufe, dass er mir was antut oder die Kinder wegbringt. Ja. Wohin könnte er die Kinder bringen? Es Ägypter. Das heißt, ja. da schwebt so die Angst auch noch drüber, dass er die Kinder nach Ägypten verbringt. Ja, ob er sie dahin bringen würde, bin ich mir nicht sicher, aber es gibt genug muslimische Länder, die kein Rausgaberecht zu uns mitmachen. Und von daher hätte er da viele Möglichkeiten. Miriam, ob er die jetzt machen würde, weiß ich nicht. Woher nimmst du die Kraft, diesen Terror, in dem du da lebst, durchzustehen? Weiß ich nicht. Also eigentlich nur noch aus den Kindern. Wegen der Kinder. Ich kämpfe nur noch für die Kinder. Das ist eine schlimme Geschichte und die ist so, man ist so hilflos, auch im Ratschlag. Ich kann dir ja gar keinen schlauen Ratschlag geben. Du bist gut versorgt mit deiner Anwältin und da kann man nur hoffen, dass die Gerichte das sehen, was da los ist, dass du zumindest formal dein Recht bekommst. Dennoch bleibt ja die Angst bestehen. Ja, was mich einfach auch sehr ärgert, mein Vater hat immer gesagt, in Deutschland haben wir Gesetze, wenn sie denn mal endlich jemand richtig anwenden würde. So, und dieses nicht vollkommen Anwenden von unseren Gesetzen, das regt mich auf. Weil wenn jemand meine Geschichte hört, dann sagt er, so hätte ich früher gedacht. Die hat doch bestimmt auch Dreck anstecken. Die macht doch irgendwas, sonst hätte sie schon längst recht bekommen. Aber nein, ich sitze in der Mühle unserer Gerichtsbarkeit und kann nichts tun. Ja, so oft hört man solche Fälle. Also ich glaube nicht, dass man das so denkt, wenn man dich erzählen hört. Es gibt so viele Fälle, die so absurd klingen und man als Mensch mit gesundem Menschenverstand denkt, das kann doch nicht sein, dass die so geurteilt haben oder dass die das nicht erkennen. In deinem Fall ist es auch so. Ich verstehe halt auch nicht, wie ein Mann, der hier der Kinder zeugt, keinen Unterhalt zahlt, überhaupt noch irgendwelche Rechte hat. Wenn ich das in England sehe, ein Mann, der da keinen Unterhalt zahlt, der kann auf die Gunst der Frau hoffen. Wenn die eine gute Beziehung haben, darf er die Kinder sehen. Ansonsten hat er keinen Anspruch. Warum haben die Männer hier Ansprüche? Glaubst du denn, dass er zumindest ein ehrliches Gefühl zu seinen Kindern hat? Ich glaube, also es sind ja auch von uns inzwischen psychologische Gutachten erstellt worden. Das war eine Auflage innerhalb dieser Gerichtsverhandlungen. Und die Psychologin hat was geschrieben, das trifft es sehr genau. Er hat eine ganz konkrete Vorstellung vom Vatersein. Und die erfüllt er. Für sich. Für sich. Also für eine ganz egozentrische Verhaltensweise. Genau, aber das, was drumherum ist, das kann er nicht reflektieren und nicht wahrnehmen. Und daher kommen diese ganzen Konflikte. Ich verstehe. Er nimmt auch nicht wahr, dass er mich bedroht. Er nimmt nicht wahr, dass er diese Handlung vor den Kindern begeht. Er sagt sogar zu den Kindern, es ist alles nicht passiert. Deswegen will mein Sohn zum Beispiel nicht mehr hin, weil er sagt, er stellt mich als Lügner dar, Mama. Das will ich nicht. Mit so einem Menschen will ich nichts zu tun haben. Miriam, ich möchte sehr gerne, dass du jetzt im Anschluss an unser Gespräch mit der Heike, meiner Psychologin, sprichst. Und zwar geht es mir darum, wie du etwas Stabilität in dein Seelenleben und dein Leben bekommst. Da musst du was dran machen, sonst wirst du krank, seelisch krank, wenn du zu lange in einer solchen Situation bist. Und du willst ja für deine Kinder da sein. Ja, nur ändern wir jetzt alles nichts mehr. Wir versuchen das jetzt mal. Ich drücke dir dennoch natürlich die Daumen, dass es zumindest, was das Juristische anbelangt, in deinem Sinne sich dann doch noch entscheidet. Und dir persönlich wünsche ich sehr viel Kraft, dass du das durchhältst und dabei stabil bleibst für deine Kinder und für dich natürlich auch. Dankeschön für die Wünsche. Liebe Miriam, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Christopher. Christopher ist 21. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christopher. Ich freue mich, dass du da bist. Über was geht? Über was reden wir? Ich freue mich auch, dass ich da bin. Um meine Beziehung. Mhm. Ich bin seit 2 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und sie hat mir gestanden, dass sie asexuell ist. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Wir haben uns im Juni kennengelernt. Und sie hat, als wir im September zusammengekommen sind, hat sie von vornherein gesagt, ich stehe nicht auf Sex. Gar nicht, und definitiv nichts. Also sie hat so sich so ausgedrückt, so Sex ist nicht meins. So, und das hat sie so kurz angesprochen und dann habe ich so gesagt, okay. Und habe das erstmal so zur Kenntnis genommen. Aber wir haben da halt dann nicht drüber geredet. Und im Laufe dann habe ich das nochmal angesprochen. Mhm. Und dann hat sie mir halt erklärt, dass sie asexuell ist und nichts von Sex hält, dass sie da keinen Reiz hat und dass sie noch Jungfrau ist und sowas. Das heißt, es ist auch noch gar nicht zwischen euch beiden gelaufen? Nein, also küssen, kuscheln und so und beieinander liegen ist okay. Küssen auch? Und mehr als nur ein Küsschen? Ja, natürlich. Das schon. Mhm. Aber ist so Schluss. Ja, also ich sag mal, ich bin auch mal unter die Bluse gegangen, das ist auch noch okay. Aber so was Richtung Gürtellinie geht, wird abgeblockt. Also dann meint sie so, nee, das möchte ich nicht und schippst meine Hand da weg, dann lasse ich es auch sein. Dann will ich da nicht irgendwie was provozieren oder sie zu irgendwas drängen, was sie nicht möchte. Wie alt ist sie? Sie ist 27. 27 schon? Ja. Und sie ist noch Jungfrau und hat entsprechend so auch vorher gelebt. Ja. Also ich bin auch, was sie mir dann auch so gestanden hat, dass ich ihre erste richtige Beziehung bin. Mhm. Also ihr erster richtiger Freund. Sie hatte mit 16 hatte sie mal ganz kurz für 2-3 Wochen Beziehung, aber das war mehr oder weniger Kindergarten. Und daraufhin, ich habe sie halt angesprochen, woran es denn gelegen hat. Sie meinte so, ja, sie ist halt wählerisch und es war halt nie so der Richtige dabei. Und das sagt man dann so, ja. Glaubst du denn, dass sie in dich verliebt ist? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke schon. Also woran merkst du das? Also es sind Gefühle da einfach. Man merkt so halt, wenn wir halt miteinander am Schreiben sind oder weil wir sehen uns halt nur am Wochenende. Sie ist selbstständig und ich bin LKW-Fahrer. Mhm. Deswegen ist unter der Woche halt wenig Kontakt. Aber am Wochenende, wenn ich halt da bin, dann merke ich halt richtig, wie sie sich freut wie sie mich halt vermisst hat und so. Ja. Also ich denke schon, dass da was ist. Jetzt zu dieser Asexualität. Hat sie sich dazu etwas genauer geäußert, warum und ob sie vielleicht eine Idee hat, welche Ursachen dahinter stecken? Also ich habe sie angesprochen und sie ist ziemlich, ziemlich schüchtern, also auch mir gegenüber. Also sie bezeichnet sich selbst als introvertiert, aber naja, es ist mehr oder weniger eine andere Form von schüchtern. Mhm. Und ich habe sie halt darauf angesprochen. Sie hat mir dann halt gesagt, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie überhaupt gar keinen Reiz dazu hat, sich das mal irgendwie, ich sag mal, das auszuprobieren oder die Erfahrung zu machen. Das heißt, sie hat auch keine Selbstbefriedigung praktiziert bisher. Komischerweise doch. Das doch. Macht sie. Ach guck, ja. Guck, dann ist sie ja so asexuell nicht. Nee, eigentlich, das habe ich auch angesprochen, aber sie meinte, wenn sie sich selbst befriedigt, dann hat sie ein unheimliches Schamgefühl danach und kann sich die nächsten Tage überhaupt nicht im Spiegel angucken. Und so wäre das mit dem Sex. Also sie meinte so, sie würde sich so in Grund und Boden schämen und würde mich dann nie wieder angucken können. Hast du, weißt du etwas über ihr Elternhaus? Ist sie? Ich bin ich sag mal fast jedes Wochenende bei ihr und kenne auch die Eltern. Mhm. Und sie hat auch noch einen älteren Bruder und das ist alles eigentlich normal. Also sie keine strengen Eltern? Mhm. Nein, also die Eltern sind ultra nett, auch nett mir gegenüber, mit denen kann man sich super unterhalten und ich habe da absolut keine Probleme. Ich habe auch gefragt, ob das irgendwie vielleicht wegen Erziehung oder Kindheit daher rührt, aber sie meinte so, nein, das ist von Anfang an da gewesen, also dieses Desinteresse. Mhm. Hältst du es für möglich, dass sie vielleicht sogar etwas Schlimmes mal erlebt hat als Kind in Sachen Sexualität? Du weißt, worauf ich hinaus will. Also ein Missbrauch? Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich habe auch offen mal mit ihr geredet, so auch über meine Probleme und meine Kindheit, um halt hier halt so ein bisschen es einfacher zu machen. Dann habe ich halt, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich für Betroffene, die so etwas erlebt haben, manchmal sehr schwer, das zu erzählen und davon zu sprechen. Ja, klar, also ich habe ja halt, also wir sind seit 2 Monaten zusammen und ich habe sie halt drauf angesprochen und sie hat ganz locker und gelassen gesagt, nee, da ist nichts passiert, das hätte so da keine Begründung, es ist einfach schon so von Anfang an gewesen, dass es einfach keine Interesse gewesen ist, also kein Interesse da gewesen ist, das zu machen. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was du erzählst. Gut, es gibt den klassisch asexuellen Menschen. Aber der ist auch wirklich asexuell und der befriedigt sich auch nicht selbst, weil der eben mit Sexualität, das ist ja auch eine Form der Sexualität, hat ja nichts am Hut. Aber das tut sie. Und für das andere schämt sie sich. Woher kommt das? Das muss ja seine Ursächlichkeit irgendwo finden. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Wenn du normal erzogen bist, in einer normalen, liberalen Familie groß geworden bist, in der heutigen Zeit, schämt man sich ja nicht für Sexualität. Also was ist es? Was steckt dahinter? Das frage ich mich auch, aber ich glaube, es hat auch viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Sie ist ein ziemlich schüchterner Mensch und sie redet auch nur, wenn sie gefragt wird. Also wenn ich jetzt halt nicht irgendwie irgendein Thema anspreche, dann sprechen wir stundenlang überhaupt nicht oder sitzen dann nur auf dem Sofa und gucken dann Fernsehen und das ist dann halt so die Stille. Auch da fragt man sich, woher kommt das? Warum ist jemand so gut? Das ist immer eine Frage der Veranlagung, aber ich glaube nicht, dass man so auf die Welt kommt. Aber, Christopher, jetzt hast du ja ein großes Problem. Du bist ein junger Kerl von 21, du hast eine Frau, in die du dich verliebt hast. Diese Frau will keine Sexualität haben, mit dir teilen. Das geht ja auf Dauer nicht. Ja, also ich habe ja auch gesagt, ob sie eventuell eine Idee hätte oder eine Lösung finden würde, weil auf so offene Beziehungen hatte ich überhaupt nichts von. Weil eine offene Beziehung ist für mich keine Beziehung. Und sie meinte auch, sie kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht zwischen uns laufen wird. Das sagt aber sie was ganz dann klar. Genau passieren wird, also was man dagegen machen könnte, weiß sie auch nicht. Aber das ist eine Frage an dich, Christopher. Kannst du damit in so eine Beziehung reingehen? Kannst du so in eine Beziehung reingehen? Weil du hast ja die Hoffnung, du möchtest das. Ja, klar, also ich möchte die Beziehung, klar. Ich liebe sie auch. Und du möchtest auch Sexualität irgendwann mit ihr erleben. Ja, das ist halt so im Raum gestellt. Ich sag mal, sie ist meine erste richtige Beziehung, meine erste richtige Freundin. Und so Sexualität, ich denke mal, dass ich es größtenteils unterbinden kann. Ich denke, das letzte Mal hatte ich Sex letztes Jahr irgendwann im September oder so. Also von daher, es ist halt ein netter Pluspunkt, wenn man in einer Beziehung ist, aber ich lege es nicht wirklich drauf an. Also ich denke mal, dass ich in so einer Beziehung leben kann, nur die Frage ist, ob ich es wirklich kann. Also das ist halt das Ding, ich weiß es nicht. Das ist die Frage, gut. Das ich halte es für problematisch. Gut, es läuft gerade erst 2 Monate. Zumal eben auch diese Frage so im Raum steht, warum und kann man nicht gemeinsam etwas daran verändern? Ne, diese Fragen stehen ja im Raum. Ja. Deswegen schlage ich euch vor, Christopher, dass ihr gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht, zu einer Sexualberatungsstelle geht. Okay. Oder eine Paarberatungsstelle geht. Da sitzt ihr dann an einem Tisch mit einem Fachmann zusammen und könnt in Ruhe reden. Und es ist ein Vertrauensverhältnis und man kann vielleicht auch gemeinsam dazu beitragen, sich besser verständlich zu machen. Vielleicht verstehst du sie dann besser, vielleicht versteht sie sich selbst sogar besser. Ich würde das an deiner Stelle vorschlagen und das auch forcieren. Denn ich glaube, dass du dich nicht so ganz klar damit arrangieren kannst, da gibt es jetzt keinen Sex auf immer. Ich glaube, das wird immer wieder hochbrechen und ein Thema für dich sein. Weil du ja, schon. Klar, du hast das Bedürfnis dazu. Und Ja klar, man hat so seine Bedürfnisse. Absolut, absolut. Aber ich weiß nicht, ob sie da mitspielt. Ich denke mal, also sie hat selber mal gesagt, dass sie mal auf so ein anonymes Treffen wollte, halt für Frauen, die asexuell sind, aber es halt zeitlich nicht geschafft hat. Also wenn man selbstständig ist, ist man ja halt immer das ist eine Ausrede, unter Stress. Christopher, wenn man das will, findet man auch als Selbstständiger Zeit dazu. Du kannst sie ihr mal vielleicht auch so erklären, dass du sie ja verstehen möchtest. Und dass die Beziehung nur funktioniert, wenn du sie auch wirklich verstehst. Und eine solche Beratung kann dazu beitragen, dass man sich gegenseitig besser versteht. Das heißt, wenn sie auch viel Wert auf die Beziehung und auf dich legt, könnte sie das ja mal in die Waagschale werfen und auch mal mit dir zusammen dahingehen. Ganz ergebnisoffen, was dabei rauskommt. So könntest du es ihr erklären. Ja, aber wie du schon sagtest, es ist erst 2 Monate, es ist noch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob ich da schon nach 2 Monaten mit sowas rumkomme, weil ich will nicht irgendwie so mit der Tür ins Haus fallen. Genau, das kannst du ja erstmal so im Hinterkopf haben und dass du vielleicht in weiteren 2 Monaten das mal vorsichtig vorschlägst. Das finde ich legitim, das finde ich völlig in Ordnung. Pass auf, wir geben dir jetzt mal ein paar Beratungsstellen an die Hand. Das heißt, du hast die Infos, du hast die Telefonnummern, die Adressen. Dann hast du die schon mal und das kannst du ja mal so im Hinterkopf behalten und in einer guten Situation vielleicht dann mal bei ihr vorschlagen. Ja? Okay. Christopher, gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Heike, der Psychologin, zurückgerufen und die gibt dir die Sachen dann an die Hand. Okay, vielen Dank, Domian. Ich wünsche euch viel Glück und alles Gute, Christopher. Ciao, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist noch der Roman. Der Roman ist 8:30 Uhr. Guten Morgen, Roman. Ja, schönen guten Morgen. Also ich bin jetzt spät dran und bei dem Thema ist das auch schon ziemlich schwierig, das in 3-4 Minuten runterzubrechen. Wir versuchen es mal. Ja, also ich habe irgendwie seit 7-8 Jahren gar keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Und ich wünsche mir eigentlich einen Kontakt, weil er auch, ich habe auch eine Halbschwester und die ist 12 oder 13 Jahre alt und heißt Paula. Und die habe ich noch nie gesehen. Und wieso hast du denn keinen Kontakt mit deinem Vater? Ja, wenn ich das so kurz runterbreche, das Problem war gewesen, dass ich, dass er unter anderem auch nach meiner Meinung, also dass er ein Alkoholproblem hatte, also dass er mal 3 bis 5 Bier in meiner Jugend immer getrunken hatte, also wenn ich ihn am Wochenende besuchte. Mhm. Also meine Eltern leben getrennt seit über 30 Jahren und dann besuchte ich ihn immer und irgendwann habe ich ihn dafür kritisiert, dass er eben zu viel trank und dann ist er leider auch sehr abwertend geworden mir gegenüber und dann hat er auch sehr viele hässliche Dinge über meine Mutter gesagt und wer hat also, den Kontakt denn letztendlich abgebrochen? Er hat den abgebrochen, ja. Mhm. Und das ist eine lange Zeit, 7-8 Jahre. Gab es da Versuche deinerseits, das wieder in die Gänge zu bringen? Ne, 7-8 Jahre habe ich es nicht versucht. Also weil ich einfach dieses Gefühl hatte, ich will nicht mehr verletzt werden, weil er immer sehr oft, wenn ich ihn mit ihm telefoniert hatte, da hat er immer sehr oft abwertende Äußerungen gemacht. Zum Beispiel einer der schlimmsten Äußerungen war, dass ich nur sein biologischer Sohn wäre oder so. Mhm. Das war einer der schlimmsten Äußerungen. Warum hast du das Bedürfnis jetzt, dass du wieder Kontakt mit ihm haben möchtest? Ich glaube, ich habe das Bedürfnis einmal nach einer, eigentlich habe ich das Bedürfnis nach einer Familie, die funktioniert. Und ich habe auch das Bedürfnis, meine Schwester kennenzulernen. Genau, und, wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja, genau. Und ich hatte auch irgendwie gehofft, dass er vielleicht gibt es ja diesen dummen Zufall, dass er die Sendung hört und sich dann auch bei mir meldet. Also der kann mich auch bei Facebook dann suchen. Mhm. Und dann mit mir in Kontakt dort treten und das wäre natürlich ein großer Zufall, wenn er gerade jetzt zur Zeit auch hören oder sehen würde. Ja, genau, er heißt Michael und ich würde mich super freuen, wenn er mir zuhören würde, ja. Aber dennoch dann noch schnell einen Rat von meiner Seite, Roman. Wenn dir wirklich so dran gelegen ist und nach 7-8 Jahren kann sich ein Mensch ja auch verändern und die Dinge können sich verändern, dann mach du doch von deiner Seite aus einfach nochmal einen Versuch. Wenn es wieder nicht klappt, dann weißt du halt, es geht nicht. Aber ja, das ist meine Angst. Also so die Angst, wieder enttäuscht zu werden, dass mein also und, ich würde abwägen die, das Bedürfnis und die Angst. Ich glaube, das Bedürfnis ist größer, ja. Genau, die Intuition, dieses, das Gefühl habe ich nämlich auch gerade, was du erzählst. Und deswegen würde ich an deiner Stelle eigeninitiativ einen Schritt machen. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass er trotzdem heute Abend zugeschaut oder zugehört hat. Roman, ja, genau. Jetzt muss ich leider aufhören, die Sendung ist vorbei. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir noch gesagt. Alles Gute wünsche ich dir. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.